Du bist nah mir wie das Meer dem Strande, ja noch näher als der Fluss dem Land. Denn du kamst zu lösen Sündenbanden, hast auch mich in deiner Liebe erkannt. Ohne dich, was nützt mir das Leben? Ohne dich verloren wäre ich. Du nur kannst der Seele Frieden geben. Bleib bei mir, drum Herr, ich bitte dich. Kommst du dann zu holen heim die Deinen, nimm auch mich zu dir aus dieser Welt. Wie wird's sein, wenn du mir wirst erscheinen, dort im ewigen Licht als Siegesheld? Ohne dich, was nützt mir das Leben? Ohne dich verloren wäre ich. Du nur kannst der Seele Frieden geben. Bleib bei mir, drum Herr, ich bitte dich. Welche Hoffnung droben einst zu landen, womit in dir ich wandle Hand in Hand. Du bist näher mir als Sand dem Strande, teurer als ein Quell im dürren Land. Ohne dich, was nützt mir das Leben? Ohne dich verloren wäre ich. Du nur kannst der Seele Frieden geben. Bleib bei mir, drum Herr, ich bitte dich.